Der Gymnasiast, Walzer, von Balladen von Karl Spitteler, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Geigen und Pfeifenschall, alles beim Maskenball, ich bin zu jung. Mir bleibt als Hochgenuss Titus, ach, Livius, lederner Schwung. Kratzt etwas an der Tür, schieb ich den Riegel für, lass ich es da? Hupft eine Römerin, duckt sich zum Büblein hin, zupft ihn am Haar. Weißt auch, o Gymnasiast, was du für Augen hast? Schau mich nicht an. Gott, wenn er wüsste, dass ich bei dir sitze, was sagte mein Mann? Schande dir, Herzensdieb, hast mich ein wenig lieb? Rede, bekenn, guck nicht so stumm und dumm mir im Gesicht herum, küsse mich denn. Geigen und Pfeifenschall, alles beim Maskenball, wir sind allein. Rirao Römerin, o welchen süßen Sinn hat dein Latein. Ende von Der Gymnasiast, aufgenommen von Jule Niedermeyer.